Gestern war es noch supreme, heute ist es Suizid. Ja, ich weiß, auf Instagram sind alle reich, Bilder reichen als Beweis. 1000 Euro um den Bauch, was du siehst, willst du auch. Wartest du auch auf den Sturm, der alles beendet für dich? Denkst du, die erste Million beendet die Herbstdepression? Geh unter Menschen, mein Kind, lass dir erzählen, dass es stimmt. Warte auf die Explosion, dann guck dich um, wo sie sind. Ist dein Leben noch der Rede wert, wenn du mit 16 nicht Mercedes fährst? Sie haben nur 20 Stück von hergestellt, also nimm dein Geld. Yeah.